Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem Kundenservice von Citybike Deutschland und sprechen mit Fabian Schmidt. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier spricht Katrin Herz und ich möchte gern wissen, was ich machen muss, um die Ausleihe mit der App zu beenden. Frau Herz, Sie müssen zuerst das Fahrrad, das Sie zurückgeben möchten, an einer unserer Stationen in das Dock schieben. Ja, das habe ich gerade gemacht und ich dachte, dass es damit erledigt wäre. Aber jetzt, nachdem ich das Rad abgestellt habe, kann ich die Rückgabe in der App nicht bestätigen. Wenn ich die Taste Ausleihe beenden drücke, reagiert die App einfach nicht und die Nutzungsdauer läuft weiter. Frau Herz, keine Sorge, wir finden gleich eine Lösung. Können Sie mir bitte die Nummer des Fahrrads sagen? Ja, natürlich. 2549. Also in unserem System erscheint das Fahrrad tatsächlich immer noch als ausgeliehen. Hat das Kontrolllämpchen am Gabelschloss rot geleuchtet, als Sie das Rad ins Dock geschoben haben? Das weiß ich, ehrlich gesagt, jetzt nicht mehr. Einen Moment. Oh nein, es leuchtet immer noch grün. Dann versuchen Sie bitte, das Fahrrad im Dock zu bewegen, bis es hörbar einrastet und das Kontrolllämpchen rot leuchtet. Oh ja, daran hat es wohl gelegen. Jetzt scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Das freut mich. Ich sehe jetzt auch in unserem System, dass die Rückgabe erfasst wurde. Ich werde aber auch die Nutzungsdauer zurücksetzen und die Ausleihgebühren entsprechend anpassen, sodass die Zeit unseres Telefongesprächs nicht mitberechnet wird. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Das ist doch selbstverständlich, Frau Herz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Auf Wiederhören, Frau Herz.